Nummer 15. Hallo Liebling. Stell dir vor, ich fahre gerade am Brandenburger Tor vorbei. Ist das nicht toll? Unser Reiseführer ist fantastisch. Er weiß sehr viel über Berlin und erzählt uns viele interessante Geschichten. Gleich machen wir eine Pause. Also, wir hören uns. Hallo Liebling. Stell dir vor, ich fahre gerade am Brandenburger Tor vorbei. Ist das nicht toll? Unser Reiseführer ist fantastisch. Er weiß sehr viel über Berlin und erzählt uns viele interessante Geschichten. Gleich machen wir eine Pause. Also, wir hören uns.